Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. Another day, we're still in Sao Paulo at our office. Ein neuer Tag und wir sind immer noch in Sao Paulo im Büro. So, let's continue talking about this extremely wonderful secret place. Lass uns weiter über diesen extrem wunderschönen verborgenen Ort sprechen. Look the promise that is connected with the secret place. Schau die Verheißung, die mit dem verborgenen Ort verbunden ist. Look at verse 3 in Psalms 91. Schau Vers 3 im Psalm 91. All of this is part of the consequence of dwelling in the secret place. All das ist Teil der Folgen, wenn wir im verborgenen Ort wohnen. It says in verse 3, surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Vers 3, denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Oh my goodness. Oh mein Gott. He shall deliver me from the pestilence, which is a terrible, terrible disease that kills people. Er rettet mich von der verderblichen Pest, was eine schreckliche, schreckliche Krankheit ist, die Menschen tötet. Well, that's what the Bible says. Das sagt die Bibel. Look at verse 5. Schau Vers 5. And you shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, noch vor dem Pfeil, der am Tag fliegt. Nor of the pestilence that walks in darkness. Noch vor der Pest, die im Finstern umgeht. Nor of the destruction that lays waste at noonday. Noch vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. A thousand may fall at your side and 10,000 at your right, but it will not come near you. 1,000 fallen an deiner Seite, 10,000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Look at this. Schau das an. I mean, if the Bible is actually telling us, wenn die Bibel uns sagt, that there is a secret place where we can dwell, dass es einen verborgenen Ort gibt, an dem wir wohnen können, and in that secret place we don't have to be scared, not of the enemy, not of the night, not of the pestilence. Und in diesem verborgenen Ort müssen wir uns nicht fürchten, weder vor den Feinden, noch vor der Nacht, noch vor der Pest. You tell me. Dann sag du mir. I'm not telling you. You tell me. Ich sage es dir nicht, du sagst mir. How Christians can have fear of the COVID and of the end of the world and of all the evil government stuff that's happening. Warum können Christen Angst haben vor COVID, vor dem Weltende und vor all den teuflischen Regierungsangelegenheiten, die passieren? You tell me. Du sagst es mir. I tell you. Ich sage dir. If we live by fear, something is not right. Wenn wir in Angst leben, dann stimmt etwas nicht. Because the Bible says, in the secret place, there is a place that we don't have to be afraid of anything. Denn die Bibel sagt, dass wir uns im verborgenen Ort vor nichts fürchten müssen. You know, we had our intense EPS this July. Weißt du, wir hatten im Juli unser intensives EPS. It was surreal. Es war surreal. My goodness, we want to open many, many more intense EPS. Wir wollen noch viele intensive EPS-Wochen durchführen. I hope by 2023 we will have 10 every year here in Brazil at least. Ich hoffe, dass wir bis 2023 jedes Jahr 10 hier in Brasilien haben werden. But there was something that I just couldn't forget. Etwas konnte ich einfach nicht vergessen. There was a student there and she went to one of those Chinese medicine people who read the iris. Da war eine Studentin, die zu einem chinesischen Mediziner ging, der die Iris im Auge liest. I've actually done that a few times. It's fascinating. Ich habe dies einige Male gemacht. Es ist faszinierend. I wish Christians would be more open to that. Ich wünschte mir, dass Christen offener wären dafür. But it's because they can read in your iris what's going on in your body. It's just medical science. It's nothing weird. Sie können in deiner Iris, in deinem Auge lesen, was in deinem Körper los ist. Es ist einfach medizinische Wissenschaft. Es ist nichts Komisches. And do you know what she said? Weißt du, was sie gesagt hat? She said that when she went and did this iris reading, I think it's actually called iriology, if I remember right. Als sie diese Iris-Diagnostik machte, ich glaube, es nennt sich Iridologie. You know, and here is how it works. Und das funktioniert so. In your iris of the eye, every single mark is connected to a certain part of your body or an emotional state. In deiner Iris im Auge ist jeder einzelne Punkt mit einem bestimmten Körperteil oder mit einem emotionalen Zustand verbunden. And this medical person said to my friend that fear and faith have the exact same spot in the iris. Und dieser Mediziner sagte zu meiner Freundin, dass Angst und Glaube denselben Punkt in der Iris haben. And when she said that, I immediately remembered that I've preached for years, fear equals faith. Und als sie das sagte, erinnerte ich mich, dass ich all diese Jahre Angst ist gleich Glaube gepredigt habe. So think about this. Denk darüber nach. We are afraid of all sorts of problems that are occurring in the world in these days. Wir haben Angst vor allerlei Problemen, die momentan in der Welt sind. And we don't even understand fear equals faith. Und wir verstehen nicht einmal, dass Angst wie Glaube ist. But that we don't even understand the other thing that in the secret place there's no fear. Und wir verstehen auch nicht, dass im verborgenen Ort keine Angst existiert. So here's my conclusion. Hier ist meine Schlussfolgerung. If I live by fear, any kind of fear. Wenn ich in Angst lebe, jede Art von Angst. Of course, I'm not talking about the natural protective fear that God put inside of us. Ich spreche natürlich nicht von der natürlichen Angst, die Gott uns zum Schutz gegeben hat. You know, like to be afraid to jump off a high building. So wie zum Beispiel die Angst, von einem hohen Gebäude runterzuspringen. That's a protective fear. Diese Angst schützt uns. But if we live by fear, jedoch wenn wir in Angst leben, that means we don't dwell in the secret place. Bedeutet das, dass wir nicht im verborgenen Ort leben. In the secret place, you're not afraid of night, you're not afraid of pestilence, you're not afraid of the enemy, you're not afraid of nothing. Denn im verborgenen Ort fürchtest du dich nicht vor der Nacht, nicht vor der Pest, nicht vor dem Feind, vor gar nichts. So you have to ask yourself this honest question. Du musst dir also diese ehrliche Frage stellen. Do I live by fears that control my life? Lebe ich in Ängsten, die mein Leben kontrollieren? If you do, you have to be honest enough to and to really acknowledge. Wenn das so ist, musst du ehrlich genug sein, um dies wirklich zuzugeben. You are not dwelling in the secret place. Dass du nicht im verborgenen Ort wohnst. Maybe you've never entered the secret place. Du warst vielleicht noch nie im verborgenen Ort. Or maybe you've left the secret place. Oder du hast den verborgenen Ort verlassen. This I do not know, but one thing is for sure. Das weiß ich nicht, doch eines weiß ich sicher. If you live by fear, you are not dwelling in the secret place where you are supposed to dwell as a Christian. Wenn du in Angst lebst, dann lebst du nicht an diesem Ort, wo du als Christ wohnen solltest. So let's resolve this problem. Lass uns dieses Problem lösen. And learn to enter and dwell in the secret place. Und lernen, in den verborgenen Ort einzutreten und im verborgenen Ort zu wohnen. We will continue tomorrow. Wir fahren morgen weiter. Bye bye. Bye bye.